Abendstudio. Wir begrüßen Sie nun wieder zu unserem Hörspielabend. Von Susanne Klippel hören Sie 38,0 Grad. Ein Stück, in dem die Hamburger Autorin und Filmemacherin sich, wie bereits in ihren beiden früheren Hörspielen, Die Buchstabenhütte und Ein ziemlich milder Winter mit dem Zusammentreffen der rational-wissenschaftlichen Denkweise europäischer Herkunft und der magischen Denkweise afroamerikanischen Ursprungs beschäftigt. Die Regie in diesem Hörspiel, das Sie jetzt in einer Ursendung hören, hat die Autorin. Bist du bereit? Ja. Läuft das jetzt schon? Ich meine, hört man mich? Ja. Okay. Hello? Hello? Hello? Wie soll ich anfangen? Du suchst den Anfang der Geschichte? Ja, den Anfang. Der Wald. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Du hast gesagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Lichtstrahl... Ich habe nicht Kamel gesagt. Ich sagte Elefant. Ich sagte, eher geht ein Elefant durch ein Nadelöhr, als dass ein Lichtstrahl durch das dichte Geflecht der Baumkronen dringt. Denn die Bäume in diesem Wald sind sehr hoch und sie stehen sehr dicht. Und das macht diesem Wald zu einem dunklen Wald, sei es Tag oder Nacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, zweiundzwanzig, vierundzwanzig, sechsundzwanzig, achtundzwanzig, dreißig, zweiunddreißig, vierunddreißig, sechsunddreißig, 38,0 Grad. Ein Hörspiel von Susanne Klippel. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, Schwester! Was machen Sie da? Jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht. I'm sorry. Ich habe mir vorgenommen, alles Ungewöhnliche zu beobachten. Was ist ungewöhnlich an einem gefällten Baum? Er war so groß. Er war groß, das ist wahr. Aber war er deshalb ungewöhnlich? Schwester, würden Sie mir glauben? Ja, warum nicht? Dann brauchen Sie nämlich nicht weiter zu zählen. Ich habe die Jahresringe schon gezählt. Es sind 770. Dort unten im Wald, in einem engen, abgelegenen und völlig isolierten Tal, befindet sich das Medical Home. Das ist so eine Art Top-Top-Klinik. Ein hochtechnisiertes Forschungszentrum. Ein Tropical Research Theater. Dort im Wald. Guten Morgen, Schwester Angela. Guten Morgen, Herr Professor. Wie viel betrug heute die Temperatur des Patienten? 38,0 Grad. Also ganz wie immer. Uhr und Schwester Angelas zweiter Arbeitstag dort in der Klinik. Schwester Angela hat blonde Haare, die sie nach oben kämmt. Und sie trägt eine weiße Schwesteruniform und dazu goldenen High Heel Shoes. Wenn sie mit den goldenen High Heel Shoes diesen langen Gang hinaufgeht, dann macht es ka-ku-ka-ku-ka-ku-ka-ku. Hey! In Wirklichkeit ist sie gar keine richtige Krankenschwester. Sie ist eine dieser High Classical Society Women. Aber sie müsste ihr Land verlassen. Möglich, dass sie eine Spionin gewesen ist oder eine Heiratsschwindlerin. Und dann ist da noch der Professor. Einer dieser heavy, heavy German Professors mit Brillengläser und so weiter. Er heißt Professor Dr. Rabe. Ja, genau. Professor Dr. Rabe. Mit 2a? Ja, mit 2a. Guten Morgen, Schwester Angela. Guten Morgen, Herr Professor. Wie viel betrug heute die Temperatur des Patienten? 38,0 Grad. Ah. Herr Professor, dürfte ich Sie etwas fragen? Natürlich, Schwester. Fragen Sie. Wieso ist der Patient eigentlich noch hier? Ich meine, er macht einen ganz gesunden Eindruck. Das heißt, relativ gesund irgendwie. Natürlich bis auf die leicht erhöhte Temperatur. Die ist eben der Grund, weshalb ich ihn für ein Weilchen hier behalten möchte. Zur Beobachtung. Ach so. Schwester? Ja? Kennen Sie die 17 Tugenden? Nein, Herr Professor. Das habe ich mir gedacht. Wenn Sie interessiert sind, werde ich sie Ihnen aufsagen. Ja, sehr gern. Sie sprechen kein Latein? Nein. Macht nichts. Dann werde ich übersetzen. Erstens. Humilitas, die Demut. Zweitens, Scientia Dei, die Gotteserkenntnis. Drittens, Caritas, die Nächstenliebe. Viertens, Timor Dei, die Gottesfurcht. Fünftens, Obedientia, der Gehorsam. Fides, der Glaube, ist die Nummer 6. Siebtens, Spes, die Hoffnung. Achtens, Castitas, die Keuschheit. Neuntens, Innocentia, die Unschuld. Zehntens, Disciplina, die Zucht. Elftens, Verecundia, die Schamhaftigkeit. Zwölftens, Contemptus Mundi, die Weltverachtung. Dreizehntens, Misericordia, die Barmherzigkeit. Amor Celesti, die himmlische Liebe. Wo waren wir? Bei 15. Richtig. Fünfzehntens, Victoria, der Sieg. Sechzehntens, Discretio, die Unterscheidungskraft. Und schließlich, Patientia, die Geduld. Da haben wir sie, alle 17. Außer Schwester Angela und dem Professor gibt es noch den Assistenzarzt. Er heißt Dr. Thursday. Ja, Thursday. Thursday ist in Wirklichkeit sein Vorname. Denn seine Mutter hat ihn Thursday genannt, weil er an einem Donnerstag auf die Welt gekommen ist. Er nennt sich selbst Dr. Thursday, denn sein richtiger Nachname ist ein so unaussprechlicher eingeborener Name, dass es für ihn besser ist, wenn er sich Dr. Thursday nennt. Dieser Dr. Thursday ist gar kein echter Arzt. Er ist ein Trickster und behauptet, dass er in Oxford studiert hat. In Wahrheit aber ist er einer dieser Local Witch Doctors. So ein Traditional Herbal Doctor. Einer, der seine Zaubermedizinen aus Pflanzen und Tieren zusammenbraut. Er streift durch die Wälder, sammelt Rinden, sammelt Blätter, sammelt Eidechsenschwänze und sammelt allerhand andere schmutzige Materialien. Eigentlich tut mir Dr. Thursday leid. Warum? Er leidet unter 4 schwerwiegenden Umständen. Und die wären? Erstens. Er ist nicht stark genug, die Konsequenzen seines Berufs zu tragen. Zweitens, er ist im Begriff, ein Feuer zu verursachen. Drittens, es sieht ganz so aus, als ob sein Kopf von einem umherstreuenden Wolf abgebissen werden wird. Viertens, vermutlich wird er nicht nur sein kostbares Leben, sondern auch seine Stellung im Tropical Medical Home verlieren. Guten Morgen, Schwester Angela. Guten Morgen, Herr Professor. Wie viel betrug heute die Temperatur des Patienten? 38,0 Grad. Aha. Herr Professor? Ja? Wie ist der Patient eigentlich hierher gekommen? Ich meine, ist er eingeliefert worden, oder? Wissen Sie was? Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Schwester. Guten Morgen, Herr Kollege. Guten Morgen, Dr. Thursday. Wenn Sie Zeit und Lust haben, lade ich Sie für heute Abend zum Essen ein. Dann werde ich Ihnen alles in Ruhe erzählen. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss ins Labor. Kommen Sie am besten so gegen 8. Gern, Herr Professor. Es ist jetzt genau 8 Uhr PM. Angela und der Professor haben sich soeben in der Empfangshalle getroffen. Die Empfangshalle ist sehr elegant. Der Fußboden ist aus schwarzem Marmor. Und es gibt eine Sitzgruppe aus bequemen Ledersesseln, die um so einen kleinen Glastisch stehen. So ein Tisch aus Glas, auf den man Cocktailgläser stellen kann. Zum Essen ist er eigentlich zu niedrig, aber das macht nichts, denn es gibt keinen anderen dort im Laboratory Research Theater. Bitte, Schwester, nehmen Sie Platz. Oh, das sieht ja lecker aus. Bitte, bedienen Sie sich. Ja, danke. Der Professor hat 3 Flaschen 82er Liebfrauenmilch bereitgestellt. Ich hoffe, Sie mögen Wein. Ja, sehr gern sogar. Trinken wir auf Ihr Wohl, Schwester Angela. Nein, trinken wir auf Ihr Wohl, Herr Professor. Gut. Trinken wir auf unser beider Wohl. Trinken wir auf die Klinik. Auf die Klinik. Auf die Klinik. Sie essen Hähnchen mit Pommes frites und Salat. Darf ich Ihnen etwas Salat auftun? Ja, bitte. Wo haben Sie denn diese köstlichen Sachen her, Herr Professor? Das bleibt mein kleines Geheimnis. Darf ich nachschenken? Gern. Heute Morgen haben Sie mir eine Frage gestellt. Ja, bitte erzählen Sie. Er kam unmittelbar, nachdem ich hier angefangen habe. Eines Morgens stand er in der Empfangshalle, etwa da, wo Sie jetzt sitzen. Er stand da und lächelte. Er lächelte? Ja, er lächelte. Die gravierender war, entdeckte ich erst später an seiner linken Seite, über diesem Lendenschurz, den er trägt. Ich gab ihm also erst einmal eine Tetanusspritze. Und dann bat ich Dr. Thursday, die Wunden zu waschen und zu verbinden. Das Ganze ist dann erstaunlich gut verheilt. Keinerlei Komplikationen. So gesehen hätte ich den Patienten schon nach wenigen Wochen entlassen können. Ich beschloss dann aber, ihn hier zu behalten, bis diese leicht erhöhte Temperatur, die Dr. Thursday und ich bei ihm festgestellt hatten, sich normalisiert hätte. Und seither ist er hier? Seine Temperatur ist erstaunlich konstant. Danke, danke. Und bitte nur noch ein halbes Glas. Mein Lieblingsthema ist das Mittelalter. Das Mittelalter ist eine hochinteressante Zeit. Die Zeit der großen Erfindungen. Die Kunst des Buchdrucks. Die Optik. Siehst du? Jetzt fängt er an anzugeben. Das ist die Art Grammatik, die sie reden, wenn sie einer Frau imponieren wollen. Hey, these Germans, that's their style. Die Rodung der Wälder, Städtegründung, die Architektur. Die Zeit um 1200, das ist die Zeit, in der die Weichen gestellt wurden für unsere moderne Zivilisation. Es war die Null, die ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich all das entwickeln konnte, was wir heute moderne Technik und Forschung nennen. Ja, erstaunlicherweise die Null. Die Ritter der Kreuzzüge brachten sie aus der arabischen Welt, wo sie seit langem bekannt war. Und es hat dann noch lange, fast 100 Jahre lang, große Vorbehalte gegeben gegen die Null in Europa, in der christlichen Welt. Verständlicherweise, finde ich. Denn die Null besitzt so etwas wie eine magische Kraft. Sie ist nämlich etwas und nichts. Und mit dieser Eigenschaft, gleichzeitig etwas und nichts sein zu können, ist die Null eine große Verführerin. Ich hoffe, ich langweile Sie jetzt nicht, wenn ich ein bisschen ausführlicher werde. Nein, nein, überhaupt nicht. Was Sie sagen, ist sehr interessant. Aber ich muss gestehen, dass ich den Faden verloren habe. Mir war so, als hätte ich von draußen eine Art Wolfsgeheul gehört. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Tiger, Löwen, Panther, Pumas, Wildkatzen, Elefanten, Affen. Alles, was Sie wollen. Aber Wölfe? Ich denke nicht, dass es hier Wölfe gibt. Haben Sie denn nichts gehört? Nein. Dann muss ich mich getäuscht haben. Entschuldigen Sie bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Null. Richtig. Die Null. Ein gewisses Paradox besteht nämlich darin, dass die Null so doppeldeutig, so schillernd, einmal ist sie was und dann ist sie wieder nichts. Dass diese Null der europäischen Mathematik, die bis dahin recht bescheiden dahergekommen war, zu einem gewaltigen Aufschwung verholfen hat. Da war es wieder. Jetzt habe ich es auch gehört. Sicher eine der hiesigen Wildkatzenarten. Und wie hat sich das ausgewirkt? Es wurde gerechnet. Und damit eins und eins wirklich zwei sein konnte und nicht drei, musste erst einmal gründlich aufgeräumt werden. Was nach rechts gehörte, kam nach rechts. Was nach links gehörte, kam nach links. Was nach unten gehörte, kam nach unten. Und was nach oben gehörte, kam nach oben. Die Engel wurden in den Himmel geschickt. Man fing an, sich zu entscheiden. Und dabei entschied man sich, wenn Sie so wollen, zuerst einmal gegen das Und. Denn in dem Und, da konnte es sich verbergen, das Unbekannte, das Unberechenbare. Wissen Sie eigentlich, dass das Wort Entscheidung von Holzscheit stammt? Nein. Man sieht es dem Wort auch kaum an. Aber man entscheidet sich. Man fällt ein Urteil, wie man einen Baum fällt. Das hat mit Macht zu tun. Und um Macht geht es im Mittelalter. Aber Macht, das Wort Macht, kommt nicht von Machen, sondern von Mögen. Ich finde, es riecht verbrannt. Sie haben recht. Aus dem OP dringt Rauch. Beeilen Sie sich! Auf dem Tisch steht noch eine offene Flasche Wein. Zum Glück war es nur der Papierkorb. Vermutlich eine von Dr. Thursdays Zigarettenkippen. Er ist leider manchmal etwas unachtsam. Während Schwester Angela und Professor Dr. Rabe wieder dort in der Empfangshalle sitzen, streift Dr. Thursday, der Trickster, durch den Wald. Er ist auf der Suche nach einer Handvoll Zutaten für seine Zaubermedizin. Plötzlich sieht er sich drei Wölfen gegenüber, die er nicht ernst nimmt, natürlich. Now, are you boys tempting or joking with me? You fucking boys, you are disobeying my command? Keep position there. If I make a move and you are still there on my way, I make sure I knock you over. Shango Aribazala Ogun Abasimo Abaza Olukun. I, your only truly son, invoke you now to take control of the minds of these objects of destruction and smash them crazy. Ogun, the god of iron, Aribazala, the god of fire, Abaza, the god of... Oh, my almighty heavenly God, father of Abraham, father of Moses, father of James. Und dann? Das ist das Ende. Du meinst, der Schluss? Ja, der Schluss. Dr. Thursday ist tot. Und was ist mit Professor Dr. Rabe und Schwester Angela? Sie heiraten. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Wieso? Mir gefällt nicht, dass Dr. Thursdays Kopf abgebissen werden soll. Hey, du hast kein Feeling für Unterhaltung und Spaß. Dr. Thursday war schließlich ein Trickster. Sein Kopf ist auch längst schon nicht mehr dran. Willst du mit einem Satz die ganze Geschichte verwerfen? Einfach so? Rewind? Du hast mal etwas gesagt wie, es gibt zwei Arten von Magie, die schwarze Magie und die weiße. Und wenn man zum Mond fliegen will, Dann kann man entweder eine Mondrakete verwenden oder man fliegt mit einer Erdnussschale. Nimmt man eine Erdnussschale, so habe ich dich damals jedenfalls verstanden, dann ist es schwarze Magie. Besteigt man aber eine Mondrakete, dann ist es weiße. Als du das gesagt hast, habe ich mich gewundert. Denn für mich hat eine Mondrakete mit Magie nichts zu tun. Sie ist ganz einfach nur ein Objekt der Technik. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, sie ist nicht magisch, weil sie physisch ist. Ja, und du hast behauptet, sie sei ein magisches Objekt. Die Art und Weise, wie sie entstanden ist, ist magisch. Weißt du, okay, Gott hat die Menschen geschaffen. Die Schwarzen und die Weißen. Und beide, die Schwarzen und die Weißen, haben ihre eigene Philosophie und ihre eigene Art, mit Dingen umzugehen. Diese zwei unterschiedlichen Völker, weißt du, die Europäer haben ihren eigenen Style, eine Situation zu lösen. Und die Schwarzen, die Afrikaner, haben auch ihren Style, einen unterschiedlichen Style, um für die gleiche Situation eine Lösung zu finden. Nehmen wir mal an, ein Europäer würde sagen, ich will eine Flasche machen. Eine Flasche? Mhm, eine Flasche. Der Europäer wird das ganz physisch und direkt in Angriff nehmen. Aber die Technik, die Linie, auf der er versucht, die Flasche zu machen, das System, das Prinzip, das entspringt von anderswo. Er hat das nämlich alles gesehen. Vielleicht hat er meditiert oder er hat sich aufgelöst. Oder ein europäischer Wissenschaftler würde vielleicht sagen, er hat geträumt. Jedenfalls hat er seinen Körper verlassen und ist zu den Sternen gereist. Nennen wir es mal Astral Projection. Und dort oben, in der Astral World, da hat er alles gesehen, was man braucht, um eine Flasche zu machen. Und er hat auch sich selbst gesehen, wie er die Flasche macht. Alle Materialien. Weißt du? Und er hat sich das alles gemerkt. Als er dann in sein Unterbewusstsein zurückgekommen ist und von seinem Unterbewusstsein in sein Bewusstsein, hat er alles aufgeschrieben. Er hat nichts gegessen. Er ist nirgendwo hingegangen. Kaum hat er sein Bewusstsein wieder, nimmt er den Kugelschreiber und schreibt alles auf. Und er sagt sich, okay, das sind die Dinge, die ich gesehen habe, die man braucht, um eine Flasche zu machen. Und wenn ich all diese Dinge zusammenfüge, dann denke ich, werde ich die Flasche machen. Und die Materialien, die er dort oben auf seiner Reise im Mystically Up gesehen hat, die ersetzt er jetzt durch Materialien, die hier unten auf der Erde sind. Und er forscht, forscht, forscht, forscht, forscht, bis er alle Materialien zusammen hat. Und all die Materialien, die er für seine Forschung verwendet, haben eine Beziehung, haben eine symbolische Verbindung zu den Materialien, die er in der Astral World gesehen hat. Dann wird er die Sache verkaufen und die Sache kommt groß auf den Markt. Jetzt werden alle möglichen Länder anfangen, die Technik zu kopieren. Aber diejenigen, die jetzt versuchen, diese Technik zu kopieren, die werden nicht in Astral Projection gehen, sondern sie werden die Flasche nehmen und sie zerschlagen und die Substanzen chemisch analysieren, aus denen die Flasche besteht. Denn der Code ist schon dechiffriert. Das ist der Unterschied. Und was ist mit dem afrikanischen Stil? Du meinst, wenn ein Afrikaner eine Flasche machen will? Ja. Ein Afrikaner denkt gar nicht daran, eine Flasche zu machen. Er will die Flasche gar nicht physisch auf der Erde sehen. Er hat das Gefühl, dass er selbst gar nichts zu tun hat mit der Flasche auf der Erde. Und er sagt sich, wann immer ich eine Flasche haben will, gehe ich in die Astral World. Und dort bekomme ich die Flasche. Und ich kann dort mit der Flasche tun, was ich will. Denn die Flasche ist schließlich dort. Und wenn er die Flasche dort verwendet, dann versucht er noch nicht einmal, sich die Materialien einzuprägen, aus denen die Flasche besteht. Er ist einfach nur da. Ein typischer Reisender. Er schlendert herum, sieht Flaschen, sieht alles Mögliche und dann geht er wieder zurück. Und wenn du ihn dann fragst, kannst du eine Flasche machen? Dann wird er dir sagen, nein, ich kann keine Flasche machen. Aber er wird dir sagen, dass er eine Flasche gesehen hat. Und dann wird der Weiße, der Europäer sagen, ja, das ist genau die Flasche, die ich selbst auch gesehen habe. Und ich habe sie gemacht. Da wird der Afrikaner sagen, du hast die Flasche gemacht? Du hast also wirklich Zeit gehabt, die Flasche zu machen? und der Weiße, der Europäer, wird antworten, ja, ich habe die Flasche gemacht. Denn ich denke, diese Flasche wird der Welt im Allgemeinen nützlich sein. Man kann Getränke hineinfüllen, Wasser darin aufbewahren und so weiter. Jetzt wird dieser Schwarze, der Afrikaner, sagen, ich denke nicht, dass ich etwas brauche, um Wasser darin aufzubewahren. Denn dafür habe ich die Kalabasse. Und die Kalabasse ist eine Frucht. Siehst du? Ich hatte dich aber wegen der Mondrakete gefragt. Das ist der Punkt, zu dem ich gerade kommen wollte. Ganz im Süden lebte einmal eine sehr alte Frau. Und die Art, wie sie lebte, unterschied sich kaum von der Art der Tiere. Sie kannte keine sozialen Einrichtungen und keine Politik. Noch nicht mal Autos. Und dann verließ ein weißer Mann eins dieser europäischen Länder, um die Frau zu suchen. Er sagte, ich suche Queen Amina, denn ich habe sie in einer Pfahlraummaschine im Mond gesehen. Und diese Pfahlraummaschine, die diese Frau gesteuert habe, sei technisch gesehen besser ausgestattet und auch schöner gewesen als das Raumschiff, in dem er und seine Crew gekommen waren. Und das sei der Grund seines Interesses für diese Frau. Er sagte, ich suche Queen Amina, weil ich ein Copyright mit ihr machen will. Er sprach mit ein paar Dorfbewohnern und die Dorfbewohner sagten, okay, lass ihn uns zur Hütte der Frau bringen. Der weiße Mann wunderte sich sehr, denn als sie gingen, sah er nichts als Wald, Wald, Wald, Wald. Und er hatte geglaubt, dass er diese Frau in einem der Forschungszentren in der Hauptstadt treffen würde. Schließlich kamen sie an eine Hütte aus rotem Lehm und sie schauten in die Hütte, aber die Frau war nicht zu Hause. Als sie sich gerade wieder auf den Weg machen wollten, kam die Frau aus dem Wald. Eine 95 Jahre alte Frau. Sie trug ein Bündel Feuerholz auf dem Kopf. Der Europäer schaute die Frau an und er fragte sie, können Sie sich an mich erinnern? Die Frau schaute den Mann an, schaute den Mann an, schaute den Mann an, schaute den Mann an. Und sie sagte, ja, ich kann mich an Sie erinnern. Sie erinnern sich also daran, dass wir uns schon einmal im Weltraum getroffen haben. Ich bin gekommen, um die Fallraummaschine mit Ihnen zu entwickeln. Die Frau sagte, ich benutze meine Maschine im Raum, nicht auf der Erde. Da wurde diese Mann wütend und ging weg. Fertig? Ja. Und die andere Geschichte? Welche andere Geschichte? Die Geschichte von Schwester Angela, Dr. Thursday und Professor Dr. Rabe. Das Medical Research Theater. Hey, du willst also immer noch einen neuen Schluss? Ja. Okay. Am nächsten Tag, gegen 6 Uhr AM, war der Patient verschwunden. Sie haben noch eine Weile gewartet, aber er ist nicht wiedergekommen. Meine Uhr geht vor. Haben Sie die genaue Zeit, Professor? Ja. Sehen Sie? Dann habe ich also bis zum Abflug noch eine Stunde und 38 Minuten. Ich könnte ein Foto von uns dreien machen. Zur Erinnerung. Das ist eine schöne Idee. Schwester Angela! Was ist denn? Dr. Thursday möchte ein Abschiedsfoto machen. Ausgezeichnete Kamera. Ja, ein technisch hochentwickeltes Modell. Ich habe sie von einer meiner Studienreisen mitgebracht. Sie ist aus Tokio. Soll ich so stehen bleiben? Kommen Sie ein bisschen nach vorn, Professor. Da haben wir die Klinik im Hintergrund und das Licht ist weicher. Schwester Angela, ja? Sie nehmen wir in die Mitte. Stellen Sie sich bitte rechts neben den Professor. Ja, gut so. Bitte lächel. So ist es wunderbar. Grad. Hörspiel von Susanne Klippel. Weibliche Stimme sowie Schwester Angela, Hele Darius. Männliche Stimme sowie Dr. Thirsty, Adolphus Sova. Professor Dr. Rabe, Rolf Becker. Technik Jutta Liedemitt und Christine Ocker. Regieassistenz Corinne Frottier. Regie Susanne Klippel. Für seine Mitarbeit dankt die Autorin Edwin Timidovriche Amatusero. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1991.